13. Kapitel. Mein Bruder tut es, sagte mein Onkel Tobi, aus Grundsätzen. Des lieben Hausfriedens wegen, denke ich, sagte Dr. Sloop. Ach, sagte mein Vater, was wollen wir viel davon reden?